Hallo und herzlich willkommen zu The Little Web Service. Mein Name ist Maria Hermann und ich freue mich heute darauf, mit euch einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Das Thema kam mir in den Sinn, als ich vor einigen Wochen auf dem Convention Camp in Hannover war und zu Beginn des Camps und nach den ganzen organisatorischen Dingen kam ja so eine Art Speed-Dating auf den Plan. Und was mich als Theologin besonders fasziniert hat, war, dass die Jungs, die das organisiert haben, nicht nur darauf aus waren, ja in irgendeiner Form die Leute zusammenzubringen, die sich noch nicht kannten und ein bisschen ja die Stimmung aufzulockern, sondern sie wollten inhaltlich auch was machen. Und ja, der Inhalt war ja so die Zukunft, Blick in die Zukunft und wie stellt man sich die Zukunft vor. Und anhand von drei Speed-Dating-Runden, wurden drei Fragen gestellt. Und die waren dann, was kommt, was bleibt und an was glaubst du? Und ich fand das als Theologin in diesem Kontext sehr, sehr interessant, weil da ging es um Zukunft, da ging es um Autos, um Mobilität, um Arbeit. Und dann kommen die drei Fragen und die wurden so angenommen wie, ja, selbstverständlich. Vielleicht wollt ihr euch einfach auch ein bisschen zu den drei Fragen äußern. Ich würde euch bitten, euch vorzustellen und vielleicht habt ihr schon erste Antworten zu, was kommt, was bleibt und an was glaubst du. Andrea, magst du anfangen? Ja, ich stelle mir mal kurz vor, Andrea Maidoloi, ich bin Social Media Managerin der Katholischen Aktion Oberösterreich und ab Jänner dann auch zuständig für das Thema Social Media für die ganze Diözese Linz. Was kommt? Ich glaube, dass auf uns wirklich sehr große gesellschaftliche Veränderungen zukommen und sieht da so zum einen dieses ganze große Thema mit einfach wirtschaftliche Veränderungen, wo glaube ich kein Mensch weiß, wo das irgendwo hingeht und so aus meinem Arbeitsbereich heraus aber auch das, dass das wohin das mit dem Internet geht, auch ganz offen ist, aber da, das sehe ich ehrlich gesagt viel positiver als das so, als sozusagen so die soziale und wirtschaftliche Lage. Was bleibt? Ich glaube, dass die Beziehung und Verbundenheit von Menschen untereinander immer bleibt, aber wie wir das Leben werden, das wird sich verändern. Und was glaube ich? Das sind große Fragen. Was darf ich hoffen? Sagt der Kant. Können wir auch später noch dazu kommen. Das machen wir das so, ja gut. Kannst du weitermachen? Ja, Bernd Giernoth, ich bin nicht Theologe, sondern Presbyter aus St. Augustin. Was kommt, ja, was kommt? Also was mir da am meisten Sorgen macht, ist eigentlich gar nicht diese ganze finanziellen Probleme, die die Welt offensichtlich zurzeit hat, sondern was mir Sorgen macht, ist, dass man dabei die anderen, nämlich ökologischen Probleme, Bewahrung der Schöpfung und was da alles mit dranhängt, zurzeit gar nicht so in ist. Das stelle ich immer wieder fest, auch in der Gemeinde. Da versucht man dann mal wieder etwas zu initiieren in Richtung Bewahrung der Schöpfung und denkt ja eigentlich noch daran, was ihr so einkauft und wo ihr euren Strom holt. Und man sieht, dass das Ganze zurzeit überhaupt gar nicht Thema ist. Und das macht mir schon Sorgen, weil vor ein paar Jahren ja mal ausgerechnet worden ist, wie ist das denn mit der Klimaerwärmung und so weiter und so fort. Und momentan spricht da kein Mensch drüber. Ja, hallo, ich bin Johanna Waldmann. Ich bin Theologiestudentin, bin gerade in der Examensvorbereitung und somit mit ganz theologischen Themen beschäftigt. Was kommt? Mit Sicherheit eine spannende Zeit. Es bleibt spannend wie immer, irgendwie für die ganze Menschheit, aber auch für mich ganz im Speziellen. Und ich sehe das mit dem Bewusstsein gegenüber der Schöpfung ein bisschen anders. Also ich bin vorhin nach Hause gekommen und bin prompt in eine Demo gegen den Castor reingelaufen und habe selten so viele Leute um mich herum gehabt, die auf Atomstrom verzichten, jetzt neuerdings. Und also ich habe da irgendwie gerade eher das Gefühl, da gibt es gerade wieder ein ganz neues Bewusstsein, eben auch was die Natur angeht. Ja, was bleibt? Die großen und die kleinen Freuden des Alltags und des Lebens und genauso aber auch die Probleme, denke ich. Also ich denke, dass sich zwar technisch viel verändert in unserem Leben, aber dass letzten Endes die Probleme ähnlich bleiben. Okay. Wolfgang, magst du weitermachen? Ja, ich bin Wolfgang, hallo. Ich studiere Theologie in Münster und bin Projektleiter der offenen Bibel, twittere unter @WTLX. Was kommt? Ich glaube fest daran, dass das papierlose Büro irgendwann kommt. Was bleibt? Hoffentlich noch die Bücher mit Papier. Und was glaubst du? Ja, es geht auch so in die Richtung Bernd, dass die Menschheit irgendwie nochmal sich am Riemen reißt und doch noch irgendwie ja, mehr auf soziale Probleme eingeht und irgendwie nicht nur gegeneinander arbeitet, sondern vielleicht mal miteinander. Super, vielen Dank. Das Thema Zukunft ist ja eigentlich schon immer ein urchristliches. Also wenn ich so drüber nachdenke, einer der am meisten ausgestalteten, bombastischsten, einflussreichsten, ja, fantastisch angelegtesten christlichen Texte ist ja die Offenbarung, ist das letzte Buch unserer Bibel. Da wird ja auch irgendwie in irgendeiner Form über Zukunft geredet. Und auf der anderen Seite geht man auf eine Messe oder auf ein Camp, wo man eigentlich nur mit iPhone und Computer hingeht und redet auch über Zukunft. Könnt ihr das zusammenbringen irgendwie? Zukunft für Christen, Zukunft und Technologie? Sind das verschiedene Zukunftsbegriffe oder fällt da irgendwem was von ein? Also wenn du dann gerade auf die Offenbarung zu sprechen kommst, dann muss ich natürlich gestehen, dass das, also für mich zumindest das mit Abstand schwierigste Buch so aus der Bibel ist. Ich habe jahrelang regelmäßige Bibellese gemacht abends und da ist natürlich auch dieses Buch dran gekommen. Aber es ist doch in weiten Teilen für mich unverständlich geblieben, das Buch mit den 7 Siegeln. Von daher ist es für mich schwierig, letztendlich da bei dem Thema Zukunft anzuknüpfen. Ja, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Die haben es studiert, dann geht man da vielleicht etwas tiefer rein. Nee, Ja, also. man muss ja nicht unbedingt die Offenbarung nehmen. Man kann ja auch die Vision Schwerter zu Pflugscharen schmieden nehmen oder was auch immer. Also auch gerade die ganzen Prophetenbücher strotzen ja vor Zukunftsvisionen. Insofern, wenn dir das näher ist. Ich finde es nur interessant, dass Zukunft so facettenreich ist auch, ne? Also dass Zukunft immer eher ein Begriff ist, der mit der neue Arbeitsplatz, das papierlose Büro oder die neue Mobilität. Also gerade hier in Hannover ist da VW ganz vorne mit dabei. Könnt ihr natürlich jetzt auch Ford oder Opel und so. Aber und dass wir aber als Christen eigentlich schon seit 2000 Jahren uns mit dem Thema Zukunft in irgendeiner Form beschäftigen. Das hat mich sehr beeindruckt an dem Tag. Mein Gefühl ist, dass das verbindende Moment vielleicht so das Stichwort Hoffnung ist, weil das mir jetzt zuerst bei der Debatte um die Offenbarung eingefallen, da habe ich zumindest gelernt, dass sozusagen das zwar eine Beschreibung der unmöglichen Zustände, unter denen die Menschen dazu mal gelebt haben, ist, aber eigentlich ein Text ist, der Hoffnung geben soll. Und ich glaube auch, dass gerade so Menschen, die, weiß ich nicht, ein Startup gründen und sich früher mit diesen technischen Entwicklungen beschäftigen, da steckt immer einfach auch ein Stück Hoffnung drin, dass vielleicht nicht nur das eigene Leben besser wird, sondern wir alle miteinander ein Stück besser leben können. Hoffnung finde ich da ein gutes Stichwort, weil wenn ich mich mit der Zukunft beschäftige, dann gehört gerade auf dem christlichen Sektor ja letztendlich auch die Beschäftigung mit dem Ende, also mit dem Tod zusammen. Das ist ja sicherlich das, was eben in der Zukunft unausweichlich ist. Und die Frage ist natürlich auch, was geht dann darüber hinaus? Und die einen sagen halt, da ist Schluss. Und wir glauben was anderes. Da sind wir jetzt beim Thema Glauben. Ja. Das ist interessant, weil also der Moderator, der dieses Speed-Dating dann auch erklärt hat und ein bisschen auch dann eingeführt hat, der meinte dann auch, Zukunft gestalten heißt erstmal von Zukunft reden und Visionen entwickeln. Und in dem Moment, in dem ich eine Vision formuliere, ausspreche, beginne ich schon, sie damit zu realisieren. Und das fand ich als Theologin wiederum genial, weil in dem Moment, in dem ich zum Beispiel vom Reich Gottes rede, in dem ich es verkünde, in dem ich den Menschen eine Vorstellung davon gebe, beginne ich ja auch schon, es irgendwie zu realisieren. Versteht ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und in der Bibel ist ja auch genau das gesagt. Also Jesus sagt ja, in dem Moment, wo ich jetzt hier schon das Reich Gottes verkündige, beginnt das schon längst. Also das ist ja auch schon eine 2000 Jahre alte Weisheit im Prinzip, ne? Also wenn es nicht so wäre, dann würde ich mich schwer tun, mich in diesem Bereich so sehr ehrenamtlich zu engagieren. Das ist genau das, das ist der entscheidende Punkt. Daran zu glauben oder darauf zu hoffen, dass die Vision nach vorne oder das Jetzt-Tun eben dazu führt, dass wir bereits bauen daran, an dem Haus. Und schöne Parallelen. Es ist, also mein Professor für Altes Testament damals, Professor Seidel, hat auch gesagt, dass diese Visionen beispielsweise im Alten Testament manchmal ja mit politischen Dingen konnotiert sind und so weiter. Und dass das ja in der Regel nicht Vorhersagen ist, sondern Hervorsagen. Das heißt also, dass die Probleme quasi da sind und man durch das Sprechen einer Zukunft eine Veränderung, also mit der Metapher der Zukunft quasi die Veränderung dann einbringen möchte. Schön. Das heißt, es ist eine uralte Tradition, die man uns klaut. Wie wird die Zukunft? Ich würde nicht sagen klaut, sondern ich glaube, dass einfach Menschen in unterschiedlichster Form diesen Weg weitergehen. Mhm. Und manche davon verbinden das halt so wie wir explizit mit Gott, manche tun das nicht und machen trotzdem einfach gute und wichtige und coole Dinge. Das war interessant. Also ich hatte mir dann gerade bei dem Punkt, was bleibt, mit einer jungen Frau unterhalten. Die hat sich als studierte Journalistin vorgestellt. Die war vielleicht so alt wie ich. Also auch noch nicht allzu lange im Geschäft und ist wohl für irgendeine Firma als Social Media Marketing angestellt. Und das war interessant, weil die faktisch ja dann formuliert hatte, es bleibt die menschliche Grenze, Begrenztheit. Und erst dann habe ich mich als Theologin geoutet und dann war sie etwas beschämt. War sehr interessant, weil die Technologie ja doch, ich sag mal, die Begrenztheit des Menschen damit spielt, sage ich jetzt mal ganz, ganz platt in irgendeiner Form. Also auf der einen Seite wollen Menschen damit mit Technologie die Begrenztheit umgehen und auf der anderen Seite bleibt die Begrenztheit ja trotzdem bestehen. Nein, ich finde aber, wenn du jetzt schon sagst, Begrenztheit, auch ist ganz, ganz interessant, dass sozusagen diese ganzen virtuellen Friedhöfe zum Beispiel, die ja voll boomen derzeit, oder auch das, glaube ich, durchaus als Menschen gibt, sozusagen, die sich überlegen, was passiert mit meinem Facebook-Profil, wenn ich sterbe. Das sind irgendwie schon auch Momente, wo man, ich denke, da steckt irgendwie also dieser Wunsch noch einfach am Meer und dass halt das nicht dann einfach gewesen ist, irgendwie auch drinnen, das da jetzt da im Internet erklebt wird und oder auch das, was sozusagen an Erinnerungskultur einfach auch übers Netz geklebt wird, von Kondolenzbüchern bis zu whatever. Also da findet man wahrscheinlich ganz, ganz viele Beispiele. Und das finde ich schon auch nur mal ganz was Interessantes sozusagen, dass da diese Dimensionen von Raum und Zeit, wo wir jetzt vom christlichen Denken damit auch sowieso nur einmal, ich nenne es jetzt einmal, flexibler damit umgehen können, das finde ich ganz spannend, dass sie da jetzt auch übers Netz solche Kulturen ein Stück weit herausentwickeln, dass da manche ganz Komischkeiten gibt und da manche natürlich einfach ein Geld damit verdienen wollen, keine Frage, aber es ist für mich ein Kulturphänomen, das ich spannend finde. Ich finde es ganz interessant, dass es jetzt langsam wieder in Richtung weiße Utopien geht. Also die erste Utopie, also Utopia von Thomas Morus, ist ja geschrieben worden als, ja, schon Kritik an den herrschenden Zuständen, aber es war eben eine weiße Utopie, etwas mit rosiger Zukunft. Und irgendwann ist die Kurve dann abgefallen, bis hin zu Brave New World und 1984. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so langsam schlägt es wieder um. Klar, es ist die Finanzkrise und alles wird furchtbar und alles ist schrecklich, aber gerade im Bereich der Technik finde ich, dass wieder ganz viele Visionen da sind, die irgendwie doch wieder sehr, sehr positiv werden, was jetzt lange nicht denkbar war. Seht ihr das auch so? Du meinst, in welchem Bereich? Also das ist mir jetzt noch nicht ganz klar. Du hast jetzt sozusagen den Bereich der Literatur angesprochen. Wenn ich mir die Welt angucke, weiß ich es eben momentan nicht. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also dass neulich gefeiert wurde, dass wir wie viel 7 Milliarden Menschen inzwischen auf der Erde sind, das ist ja alles ganz nett. Aber die Frage ist ja, wie viel verkraftet denn unsere Erde eigentlich noch? Wenn es demnächst keine Wälder und nur noch Menschen gibt, dann geht das ja auch nicht mehr lange gut. Also was ich erlebe, ist, dass die meisten Menschen ihre eigene Zukunft relativ positiv sehen, aber die allgemeine Zukunft der Welt oder der Menschheit eher negativ sehen. Also dass da irgendwie eine Unterscheidung gemacht wird. Das kann gut sein. Das ist natürlich auch sehr leicht, weil man in seinem eigenen Umfeld letztendlich den Eindruck hat, man kann auch noch was bewegen. Weltweit kann man nichts bewegen, da fühlt man sich als kleines Rad. Mhm. Und die zeitlichen Perspektiven sind natürlich so, dass wir dann sagen, uns wird es zwar beeinflussen, aber uns wird es nicht das Leben kosten, so in Anführungszeichen gesagt. Aber was ist in 2, 3 Generationen? Ne? Also mein Eindruck. Ich bin jetzt zu pessimistisch. Nee, ich kenne das schon. Also ich kenne schon die Diskussion darum, ob wir heutzutage noch Kinder in die Welt sitzen, in diese Welt, ob die Welt dann weiter fortbesteht oder nicht. Also ich finde das gar nicht zu pessimistisch jetzt aufgefasst. Also wobei ich schon für die Hoffnung bin und das nicht alles schwarz denke, aber ich kenne solche Diskussionen in meinem Umfeld durchaus. Und dann ist halt die Frage, wie man damit umgeht, ob man halt sagt, na klar, setzen wir Kinder in die Welt und wir verändern das alles, aber oder sagt man, wir retten jetzt noch den letzten Rest und möchten das aber keinen Kindern mehr antun. Aber vielleicht ist es auch eine Generationenwahrnehmung. Also ich habe eine ähnliche Wahrnehmung wie du, Johanna. Mhm. Also dass es so eine individuelle und Geschichte ist, die sich anders verhält als vielleicht so der mediale Trend. Aber es ist vielleicht auch eine Sache der Generation, dass wir uns vielleicht oder dass unsere Generation sich gerade sehr konkret die Frage stellt, ob und wann und wie Kinder und so. Ja. Aber das mit den weißen und schwarzen Utopien, also ich kannte den Begriff noch nicht, ist interessant. Aber wenn ich jetzt so das Thema Datenschutz und so weiter, das Big Brother ist immer noch aktuell. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber es wird doch also komplett anders wahrgenommen und diskutiert als vor 40 Jahren. Also wenn ich noch an die erste Volkszählung denke, was es damals für Proteste gegeben hat und wie sich alle Leute dann verweigern wollten, alle ist natürlich übertrieben, aber wie sich viele Leute noch verweigern wollten. Und wenn man sich das dann heute anguckt, sagen wir mal so, die Generation Facebook geht ja ganz anders mit Daten um. Und wir haben vor kurzem erst eine Volkszählung gehabt und das war doch sehr, sehr verhalten, der Protest, der sich da gezeigt hat. Also das zeigt doch ganz deutlich, dass sie da ein sehr starker Wandel stattgefunden hat. Und auch wenn wir über das Thema Urheberrecht diskutieren, dann habe ich neulich erst so eine Diskussion mitgekriegt, wo dann jemand sagte, naja, das dauert jetzt noch 20, 30 Jahre, dann ist die nächste Generation dran, dann will man über das Thema Urheberrecht nicht mehr diskutieren. Das ist dann, das hat sich dann erledigt. Und viele Leute sehen das nicht, also gerade zurzeit sieht man es ja im Bereich der Printmedien, wo viele Zeitungen, Bücher, Verlage nicht wahrhaben wollen, was sich da gerade alles tut. Und statt zu versuchen, in die Zukunft zu schauen, neue Modelle zu entwickeln, Visionen zu entwickeln, da sind wir ja bei dem Thema, versucht man immer noch an dem Alten festzuhalten. Ja, wobei man da halt einfach auch dazu sagen muss, dass jetzt beim Thema Urheberrecht halt auch ganz handfeste Interessen der Content-Industrien und Hollywood und der großen Konzerne da dahinter steckt, warum das so ist, wie es ist. Und ähnlich sehe ich das, wenn es jetzt um so Themen, die ja auch immer wieder diskutiert werden, wie Internetsperren oder das Thema Netzneutralität geht. Ich glaube, dass man da einfach wirklich sehr klar auch hinschauen muss, wo liegen da halt einfach unterschiedlich gelagerte Interessen, was will eigentlich eine breite Mehrheit und wo sind einfach auch die, so ist sozusagen die private Aneignung der Gewinne, die da einfach stattfindet. Und ich muss auch sagen, da würde mir ich persönlich auch wünschen, dass sie da unsere Kirchen einfach kompetenter machen und auch verstärkt, also wirklich im Interesse von demokratischen Grundwerten und Bürgerinnenrechten zu Wort melden, da her irgendwie wenig, ab und an mal ein bisschen was Skeptisches zum Datenschutz, aber jetzt sozusagen wirklich fundiert dieses Thema auch in der Zukunft weiterzudenken und zu sagen, es geht darum, das zu gestalten, da haben unsere Kirchen definitiv noch einigen Aufholbedarf, würde ich sagen. Ja, weil es wahrscheinlich bei den Kirchen ähnlich ist wie derzeit in der Politik, da ist noch eine andere Generation am Hebel. Ja. Ja, das ist einfach so. Und deshalb, das ist eine Frage der Zeit, bis sich da etwas tun wird. Und ich glaube, es ist auch zurzeit nicht die Frage von Mehrheiten, auch nicht in Demokratien, sondern es ist zurzeit die Frage von Lobbyarbeiten. Und da sind halt noch andere Lobbys, die deutlich mehr Einfluss haben als die Mehrheit. Jetzt haben wir so ein bisschen gesellschaftliche Aspekte uns mal angeguckt. Wir hatten schon auch angesprochen, eine neue Form von Arbeit. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Zukunft uns neue Formen von Glauben, von Liturgie, von Diakonie bringen wird? Jetzt mal ganz, ganz abgedreht. Also über einen Twitter-Gottesdienst hinaus. Kann das noch anders werden? Kann das noch viel virtueller, vernetzter? Da geht noch da was. Da geht noch was. Also wenn du das Thema Diakonie ansprichst, da glaube ich eigentlich eher, dass die Diakonie, wenn sie was bewirken soll, eher was bewirkt, wenn sie in dem nahen Umfeld arbeitet. Mhm. Wir können natürlich alle spenden für alle möglichen Aktionen, aber ich nehme es zumindest in meinem Umfeld so wahr, dass Diakonie dort am erfahrbarsten ist, wo man letztendlich im eigenen Umfeld, in der eigenen Gemeinde etwas tut, weil man dort letztendlich viel besser sieht, was geschieht, wo die Leute wirklich was brauchen und wo man auch wirklich den Eindruck hat, dass man was erreicht. Also wenn ich ein Brot für die Welt spende, dann ist das schön, aber ich habe nie so den Eindruck, dass man damit wirklich etwas bewegt. Während wenn eine Spende hier an die Diakoniearbeit in der Gemeinde ist, da sieht man ganz konkret, wo die Arbeit hingeht. Und zu den anderen Teilbereichen gibt es ja noch solche. Also ich glaube, in Gottesdienste, wenn wir immer weniger Pfarrer werden und auch nicht so viele, zumindest im evangelischen Bereich, Predikanten ausbilden können, dass irgendwie Sonntagsgottesdienst noch in jeder Gemeinde stattfinden kann. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit, wann entweder die Leute viel mobiler werden oder viel weniger in die Kirche gehen oder aber solche abgedrehten Sachen passieren, wie man hat die Großleinwand in der Kirche und dann wird halt das gezeigt, was in der Nachbarkirche gerade passiert. Und dann gibt es vielleicht einen, der dann beim Abendmahl noch Brot austeilt. Wie ich das finden soll, weiß ich noch nicht so ganz, aber das wäre zumindest so eine Möglichkeit, auch noch irgendwie Gottesdienst in den Gemeinden zu machen. Also ich sage jetzt dazu, für mich ist das jetzt keine Vision, die ich positiv finde. Vielleicht passiert das so, aber ich glaube einfach auch, dass das Gemeinde vor Ort da immer ganz viel mit Gemeinschaft, oder wenn ich es jetzt in unseren Worten sozusagen formuliere, es hat ganz viel mit Community zu tun. Es hat sozusagen was damit zu tun, dass das, was da am Sonntag gefeiert wird, dann einfach von Sonntag bis Sonntag auch gelebt wird die ganze Woche. Und da glaube ich schon, wenn diese Strukturen, die wirklich auch ortsbezogen und überschaubar sind, zusammenbrechen würden, dass damit einfach sozusagen das, was wir da feiern und was wir da glauben, einfach inhaltlich entleert wird, wenn es sozusagen nur darum ginge, jetzt nur mal stärker das Internet zur Hilfe zu nehmen, um jetzt irgendwie die Gottesdienste zu organisieren. Ich bin da, mir gefallen die ganzen Twitter-Gottesdienste und alles unglaublich gut, aber auch so wie ich jetzt den Twitter-Gottesdienst am Barcamp im Mai erlebt habe, das lebt auch davon, dass da Community ist und dass ich mich mit den ganz konkreten Menschen da unmittelbar verbunden fühle und wenn das irgendwie nicht der Fall ist, dann glaube ich sozusagen, löst sich das in irgendein dubioses Nichts auf und das wäre für mich keine positive Perspektive. Also das hätte für mich zwei Aspekte. Du hast recht, da bin ich ja ganz bei dir. Sorry. Also es hätte für mich zwei Aspekte. Das ist eine Rückkopplung. Ben, fängst du mal an einfach. Wer ist jetzt dran? Nee, also es hätte für mich zwei Aspekte. Einmal die Frage, ist der Gottesdienst heute wirklich noch Zentrum der Gemeinde? Da bin ich mir nicht mehr sicher, weil wir mit dem Gottesdienst eben so wenig Leute erreichen und es passiert eigentlich viel mehr in den Gemeindekreisen. Und da verweise ich einfach auch nochmal auf das Buch von Klaus Douglas von den 96 Thesen waren es, glaube ich, eine mehr als Luther. Der hat sich ja darüber mal Gedanken gemacht und hat einfach mal gesponnen und hat gesagt, wie stelle ich mir denn eine Kirche in 20 Jahren oder sowas vor? Und er sagte ja ganz konkret, die Gemeinschaft wird kleiner sozusagen und damit wird sich die Gemeinschaft auch anders organisieren. Er hatte ja die Idee der Hauskreise, dass wieder ganz viele Hauskreise gebildet werden. Als ich das Buch damals gelesen hatte, hatte ich so das Aha-Erlebnis, ja genau das ist es und das müssen wir machen. Ich bin da jetzt auch wieder ein bisschen von abgekommen. Also die Lösung ist es wahrscheinlich auch nicht. Die Lösung mag es für einige Leute sein, aber wahrscheinlich auch nicht für alle. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Wohin steuert unsere Kirche? Wie sieht denn die Organisationsform, was weiß ich, in 30 Jahren aus? Und das ist ja unabhängig von der Konfession. Die katholische Kirche hat keine Priester mehr und der evangelischen Kirche gehen kurioserweise ja auch die Pfarrer aus. Worauf spielst du da jetzt an? Wolfgang, du wolltest noch was sagen? Bist du noch da? Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach... Ja, ich bin noch da. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr in Richtung... Oder auch zum Beispiel in Richtung... Kommunikation auf Augenhöhe geht. Also wenn wir von Community sprechen, ist es ja meistens irgendwie, wir können direkt miteinander in Kontakt treten, wir haben einen Rückkanal und so weiter. Vielleicht wird das Ganze wieder eher demokratisch. Also vielleicht wirklich mehr, wieder mehr ein Fokus auf das Priestertum aller Gläubigen und eben auch vielleicht in Richtung Hauskreise, vielleicht aber auch in Richtung Gottesdienst, der eben ganz anders aussieht, eben nicht mehr mit einem Pfarrer vorne, sondern mit Diskussionsrunden um Predigtexte oder sonst was. Mhm. Und da eben ja viel mehr Einbeziehung der Gemeinde. Ach, du sprichst mir aus dem Herzen. Sehr schön. Hast du das zweite Vatikanum jetzt vorliegen? Ja. Ich glaube übrigens auch, dass es theologisch, dass die Technik auf die theologischen Begriffe einen Einfluss hat. Also zum Beispiel heißt es ja in einem Psalm irgendwie, rufe mich an in der Not, so werde ich dich erretten. Und dann konnte man irgendwann, als das Telefon bekannt wurde, mit dem Telefon argumentieren, man kann jetzt mit Gott telefonieren und so, beten als telefonieren. Und damals war das aber noch unendlich teuer und was ganz Besonderes. Und das hat dann vielleicht auch was mit der Gottesbeziehung gemacht. Und heutzutage hat eigentlich fast jeder irgendwie eine Telefonflatrate und telefonieren ist was ganz Selbstverständliches geworden. Und ist man genauso selbstverständlich mit Gott in Kontakt oder kann man das? Und ich glaube, dass man sich, wenn man sich eben Techniken anguckt, da auch wirklich was für die Gottesbeziehung lernen kann. Also was nicht heißt, nur das, was in der Technik möglich ist, ist auch in der Gottesbeziehung möglich. Mhm. Aber ich glaube, dass wir als Menschen irgendwie immer erstmal irgendwas brauchen, wo wir was praktisch sehen können, um es dann irgendwie auch auf andere Sachen umzusetzen. Okay. Analogien quasi bilden zu können. Okay. Ja, ich glaube, dass nicht umsonst die Muslime irgendwie so 100 oder 1000 Namen für Gott haben. Irgendwie das braucht man einfach auch, glaube ich, dass Gott in der konkreten Lebenswelt relevant wird. Okay. Aber Es ist eine Sache, die bleibt und wo wir, denke ich, uns alle einig sind. Also der Mensch, die menschliche Begegnung, die zwischenmenschliche Begegnung und ja, die Gottesbegegnung, die bleiben. Und das ist ja schon relativ, in Anführungszeichen, konkret. Und das begleitet uns aber auch schon wiederum seit über 2000 Jahren, wenn man die monotheistische Tradition mit in Betracht zieht, ne? Dinge, die kommen, Dinge, die bleiben. Schön. Ja, ohne Begegnung geht es nicht, also da bin ich auch ganz sicher. Das Interessante ist ja, dass gerade so Veranstaltungen wie dieses Format, ja, bei dem ich eben auf dieses Thema jetzt gekommen bin, das ja beweist, also für viele, also es kamen aus ganz Deutschland Leute, zum Beispiel den Tom von evangelisch.de getroffen, oder alte Bekannte aus Würzburg beispielsweise. Das hat mir aber wiederum gezeigt, und auch der Erfolg von Barcamps oder von der Republika oder egal was, zeigt ja, dass auch in der Nerd-Branche, in der Techie-Branche die Begegnung bleibt. Ja, oder Erfolg hat. Ja, oder auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wichtig wird. Ja. Also wenn man halt den ganzen Tag vor seinem Computer sitzt und per Twitter irgendwie Nachrichten in alle Welt schickt und Nachrichten aus aller Welt liest, dann merkt man halt dann schon irgendwann, dass es eben das nicht alles ist, ne? Dass die Nähe über das Netz eben nicht die Nähe ist, die man erlebt, wenn man sich tatsächlich begegnet. Also das ist so eine Art Pseudonähe. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Also ich nehme das auch so wahr, dass ich bei Twitter zum Beispiel die Nachrichten derjenigen Leute, die ich kenne, die ich wirklich mal auch erlebt habe, ganz anders und viel intensiver wahrnehme als die Leute, die ich nicht kenne, die ich einfach nur abonniere und die da so ein Hintergrundrauschen erzeugen. Aber bei den Leuten, die ich kenne, ergibt sich immer wieder auch mal so ein Zwischenkontakt, wo man mal so ein paar Informationen austauscht oder das Guten Morgen und wie geht's dir hat dann einen ganz anderen Hintergrund, als wenn ich denjenigen nicht kenne. Und bei Facebook zum Beispiel habe ich jetzt so gemacht, dass ich eigentlich Leute, die ich nicht selber kennengelernt habe, gar nicht mehr dazu hinzufüge. Das sind nur noch Leute, die ich kennengelernt habe. Bei Twitter ist das nochmal was anderes. Das ist ein anderes Phänomen. Ne? Ja. Twitter, also über Twitter lernt man Leute kennen. Also kurioserweise ja. Mein Empfinden. Ja. Ja, und gleichzeitig aber ist es so, dass es für mich schon Menschen gibt, mit denen ich fast ausschließlich übers Netz verbunden bin, mit denen ich mich näher fühle als manche, die ich eigentlich relativ regelmäßig treffe. Also das ist so recht, die euch da jetzt gibt mit der grundsätzlichen Analyse, das ist für mich nur mal fließender. Das hängt schon einmal an der ganz konkreten Person und das finde ich immer wieder auch spannend, das zu beobachten und wie cool das dann ist, irgendwem, den man nur alle heiligen Zeiten sieht, dann einmal zu treffen. Dann sind wir wieder bei der Elite-Debatte. Ne? Also wir sind ja alle so ein bisschen Gaga mit unseren Sachen im Netz hier und natürlich ist es dann tatsächlich so, dass man sich solchen Leuten, die letztendlich auch sich mit diesen Medien beschäftigen, da weiß man einfach, mit denen kann man sich unterhalten. Und gerade in der Gemeinde ist es so, dass doch die wenigsten Leute schon so weit sind, dass sie diese Medien wirklich aktiv nutzen und man sich manchmal etwas alleine vorkommt. Da ist natürlich sowas ganz, ganz toll. Dann sind wir wieder beim Barcamp. Ja. Genau. Und zwar aber auch das, was in der ganzen Internetgemeinde, in Anführungszeichen, furchtbarer Begriff, aber zieht. Ja. Ja. Schön. Die Stille. Stille. Das kommt raschen. Ja, aber jetzt haben wir eigentlich schön, was kommt, was bleibt. Und auch ein bisschen worüber, ja, oder woran wir glauben, gesprochen. Schön, dass wir ja wieder mit dem Podcast angefangen haben. Ich hoffe, es wird jetzt auch ein bisschen regelmäßiger wieder werden. Ich denke, die Zukunft wird weisen, was die Zukunft bringt. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und sage bis zum nächsten Mal hoffentlich. Vielen Dank. Alles klar. Ade. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.